Schweigt stille, plaudert nicht und höret, was ist und geschicht. Da kömmt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Liesken hier. Ihr brummt ja wie ein Zeidelbär. Hört selber, was sie ihm getan hat.